sind heute hier zusammengekommen, um an den weltweiten Kampf aller Arbeiterinnen gegen die Herrschaft des Kapitals zu erinnern. Dieser Kampf kann nur internationalistisch sein. Dieser Tag ist aber nicht nur für die Arbeiter in den Betrieben und Firmen. Wir erinnern an die Arbeiterinnen, die ungesehen die gleiche Arbeit machen, undokumentierte und entrechtete Arbeiterinnen, die durch den Kapitalismus ausgebeutet werden. Wir erinnern an unsere Mütter überall, deren tägliche, unbezahlte Haus- und Erziehungsarbeit als selbstverständlich angesehen wird. An Arbeiterinnen, die neben dem Klassismus auch aufgrund von Gender, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer sexuellen Identität, Herkunft oder Ableismus unterdrückt werden. Wir erinnern an die Arbeiterinnen in Palästina, die nicht nur unter Ausbeutung, sondern auch von Kolonialismus von über 70 Jahren der Besatzung leiden. Die Kolonialisierung Palästinas durch den Zionismus hat Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Die zionistischen Migrantinnen, die Anfang des 20. Jahrhunderts nach Palästina kamen, haben eine Ideologie für die Kolonialisierung des Landes entwickelt. Kibbutz Ha'avoda, Besatzung der Arbeit. Nach dieser Ideologie sollte die Arbeit selbst in Palästina durch den Zionismus übernommen werden. Die lokale palästinensische Arbeit durch die vom Zionismus sogenannte hebräische Arbeit ersetzt werden. Diese Idee wurde mit verschiedenen Mitteln verfolgt. Durch Kauf palästinensischen Landes, durch die Verhinderung, auch mit Gewalt, palästinensischer Arbeiterinnen an der Arbeit teilzunehmen oder durch das Bringen jüdischer Arbeiterinnen aus muslimischen Ländern mit dem Gedanken, dass sie als Nicht-Europäer besser arbeiten können und trotzdem aber keine Palästinenserinnen sind. Durch diese Maßnahme wurde das palästinensische Proletariat in Palästina schon in den 20er und 30er Jahren aus dem kapitalistischen System im Lande fast komplett verdrängt. Das hat die palästinensische Bevölkerung nicht nur immens geschwächt und den Zionismus eine obere Position in der palästinensischen Klassengemeinschaft, in den Verhandlungen und dem britischen Kolonialismus gegeben, sondern hat auch die Entwicklung einer palästinensischen Klassengesellschaft verhindert, die eine Voraussetzung für ein politisches Organisieren ist. Die Teil- und Herrschestrategie des Zionismus wurde schon damals auf die Klassenstruktur der palästinensischen Bevölkerung angewendet. Trotzdem hat sich das palästinensische Volk gewehrt, wie durch den Generalstreik von 1936, und es wehrt sich weiter bis heute. Seit 100 Jahren führt die palästinensische Arbeiterinnenklasse einen doppelten Kampf gegen seine kapitalistische Ausbeuterin und gleichzeitig gegen die Besatzung, die sie wegen ihrer Nationalität und Ethnizität unterdrückt und so daran hindert, sich als Klasse zu entwickeln. Die israelisch-jüdische Arbeiterinnenklasse als Besatzer führt auch einen doppelten Kampf gegen die ausbeutende Klasse und auch gegen die Befreiungsversuche der PalästinenserInnen. Das israelische jüdische Proletariat hat sich im Laufe der Jahrzehnte konsequent für den zweiten Kampf entschieden. Unser Kampf ist international. Wir sind für den kurdischen Freiheitskampf und Biji Kurdistan, Tahrir Palästin. Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Ich möchte noch ansagen, am 15. eigentlich jährt sich die Nakba, die palästinensische Katastrophe. Am 13. gibt es dazu eine Demonstration am Karl-Marx-Platz um 14.30 Uhr. Wer Flyer dazu haben möchte, die sind hier im Lauti auch zu bekommen. أذكر بالعربي مظاهرة يوم النكبة 13/5/2017 على الكارل ماركس بلاتس نوخمال نكبة ديمو am 13. ماي كارل ماركس بلاتس unter dem Motto كامل التراب الفلسطيني wir kehren zurück und das ist die einzige Konstante in unserem Leben.